hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Während die Steuereinnahmen explodieren, vergisst man Deutschlands Straßen zu sanieren. Eine neue Autosteuer wird diskutiert, es wird herumlaviert und nichts passiert. Auf der Autobahn nachts um 1:30, ob du Besitzer bist des Führerscheins. Kommt das Schlagloch flott, ist dein Auto Schrott. Ja, die Autobahn macht es kaputt. Aus Deutsch! Sigmar Gabriel verkauft in Peking Umwelttechnologie. Smog über China. Und Griechenlands Haushalt ist so gut wie nie. Dreistes Rechnen in der See. Spaß. Einfach SWR 3.